Auch im Weltenraume, wo kein feststehender Ausgangspunkt da ist, auf welchem als unverrückbar Bestehendes Bewegung und Veränderung zurückgeführt werden kann, muss eine Denkweise, die es, wie die mathematische, versucht, bewusst die Erde als das Maß und den Ausgang aller Bewegung auszuschalten, begreiflicherweise einzig und allein die mathematische Relativität gelten lassen. Hier, wo der eindeutig unverrückbare Ausgangspunkt, auf den alles Bewegte als auf ein festes, ruhendes zurückgeführt werden kann, fehlt, mag im astronomisch-mathematischen Bereich das Gesetz der Relativität unumschränkt herrschen. Nicht aber, und dies zu begreifen, zu beherzigen und sich nicht mehr entwinden zu lassen, ist wichtigstes Ziel unserer Auseinandersetzung im Bereiche des lebendigen Denkens, das nur mit unserem Erdendasein und den höchst absoluten Gültigkeiten und Gesetzmäßigkeiten lebender Organismen, bewegter Kräfte und unerschütterlicher Erdoberfläche zu tun hat. Denn wenn sich zum Beispiel hier auf Erden zwei zueinander wie A und B aufgestellte Eisenbahnzüge abwechselnd voneinander wegbewegen, mag der Mathematiker immerhin den einzelnen Zug mit der Lokomotive, den Waggons, den Insassen und den mannigfaltigsten Frachten und Lasten zu Punkten zusammenschrumpfen lassen und an der Tatsache der Relativität der Bewegung dieser Punkte seinen Spaß haben. Für die Inkommensurabilität des Resultates der einen oder der anderen dieser beiden Bewegungen zeigt dies mathematische Gedankenspiel kein Verständnis, wohingegen das lebendige Denken, das sich jeweilig auf so verschiedenartige Reiseziele und Bewegungsergebnisse einstellt, derartige Mathematisierung als töricht, nicht hingehörig, ja geradezu irrsinnig mit Fug und Recht abweisen wird und muss. Und gehen wir mit dem Beispiele gar auf den lebendigen Organismus über und betrachten wir den Lauf des galoppierenden Pferdes als A, das vom Ausgangspunkte B abgaloppierte, so erweist sich der Wahnwitz einer mathematisierenden Relativitätstheorie in seiner grotesken Ungeheuerlichkeit dahin, dass der Punkt A, wenn die gleichförmig beschleunigte Bewegung etwa zu lange ausgedehnt worden wäre, vielleicht erschöpft und tot zusammenbricht, indes der Punkt B, außer im Hirne des mathematisierenden Gesellen, überhaupt nicht besteht, sondern nur durch die sich kreuzenden Diagonallinien zwischen den vier Hufeindrücken des Punktes A, da er sich noch in Ruhe befand, gewonnen werden konnte und nun freilich mit dem in seiner Bewegung so unliebsam gehinderten Punkte A ganz und gar nichts mehr zu schaffen hat. Man staune nicht über diese scherzhaften Darlegungen, die zur Abgrenzung und Abweisung alles mathematischen Gedenkes auf sein eigenstes Bereich und von allem Lebendigen im Bereiche primärer Fixation sich vollziehenden wirklichen Geschehen dienen sollen. Und wenn wir uns das Inkommensurable, völlig unvereinbare mathematischer Folgerichtigkeiten mit dem richtigen, dem menschlichen Leben und dem seinen Gesetzmäßigkeiten zugekehrten Denken vor Augen halten, nur dann werden wir die bewusste Kraft und Einsicht besitzen, die Einsteinsche Relativitätstheorie mit aller Entschiedenheit vom Lebensbereiche des fassenden Geistes abzuweisen und auszuschalten. Denn auf das Leben angewandt, heißt Relativitätstheorie nichts anderes als Verlust und Einbuße jeglichen eindeutigen Maßstabes zum Erfassen der Welt, mag es sich um Recht, um Ethik, um Wissenschaft oder Erkenntnis irgendwelcher Art handeln. Denn hier wäre Relativität, und dies muss klipp und klar herausgesagt und begriffen sein, nichts anderes als die dem tiefsten Wesen der jüdisch beweglichen Kugelgestalt konforme und angepasste Weltanschauung. Denn wahrlich, die Kugel als die ewig rollende, standpunktlose, wie solle sie als denkendes Wesen anders als relativistisch orientiert sein? Sie, deren ruhender, erdberührender Punkt im nächsten Augenblicke gegen Himmel schaut, indes der eben noch der Einwirkung der Atmosphäre zugekehrte Oberflächenteil im nächsten Augenblicke zu erdberührender Tiefe sinkt? So sehr aber ist Relativität in allen Fragen des Geistes zutiefst mit jüdischem Wesen verwandt und verwachsen, dass ihr Sinn, ihr psychischer Gehalt, ihre geheimsten Absichten nur dann am tiefsten verstanden werden, wenn sie in jüdischem Tonfalle vorgetragen werden, dem Tonfalle, der, wie wir ja wissen, alles, was er betrifft, fraglich macht und in Frage stellt. Dass demnach Relativität einzig und allein dem Judentum und der jüdischen Weltanschauung vorbehalten bleiben muss, wird derjenige wohl begriffen haben, der da weiß, dass nur ein absolut gültiges, festgefasstes und unerschütterlich feststehendes dem Wesen, der Struktur und dem Bestande des fassenden Geistes gemäß sind. Und so muss ein für allemal die Relativitätstheorie, die sich aus dem mathematischen Bereiche unter der Patronanz des beweglichen Geistes ins lebendige Denken hinein verirrt hat, oder besser gesagt, da selbst mit schlauer Behendigkeit hineingeschmuggelt worden ist, mit jener Energie und rücksichtslos abgewiesen, ausgeschaltet und verbrannt werden, die zum Bestande und zur Erhaltung einer Weltordnung des fassenden Geistes unbedingt notwendig sind. 39. Ist es nötig, in diesem Zusammenhang noch darauf hinzuweisen, dass das Judentum auch die Verwaltung des philosophischen Denkens im zielbewussten Weltmachtbestreben ganz und gar an sich zu reißen versucht hat? Wir brauchen nur zu wissen, wer heute an der Spitze der größten philosophischen Gesellschaften, sowohl jener beiden, die die Namen Kants und Schopenhauers an der Stirne tragen, als auch des sogenannten Monistenbundes stehen. Wir brauchen ferner nur Veröffentlichungen, wie sie von diesen drei Gruppen ausgehen, des Näheren zu betrachten, um auch hier das Gleiche wie überall festzustellen. Anstelle des dem fassenden Geiste gemäßen, auf primärer Fixation aufgebauten Gedankens herausstreichen, propagieren und befürworten des ödesten Gedenkes lebloser Abstraktionen und Wortphantome, wie sie zum müßigen Gedankenspiele gelehrter und ach so lebensleerer Gehirne immer wieder sich verwenden lassen. Dass hier eine erste Auflehnung von arischer Seite sich vollzogen hat, ist hoch erfreulich. Wir verweisen hier namentlich auf die von Frau Maria Groner so tapfer und unentwegt betriebene Secessio Germanica aus der Schopenhauer-Gesellschaft sowie auf ihre Schrift Schopenhauer und die Juden, an welcher in diesem Zusammenhang für uns das Wertvollste das Schlusskapitel ist, mit seiner sehr richtigen Abweisung jüdischen, also sekundär beweglichen und sekundären oder gar inversen, also verjudeten Geistes in Bausch und Bogen. Dass nämlich eine Geistigkeit, auch wenn ihre Verfasser Deutsche sind, unrettbar und unweigerlich zur jüdischen Weltordnung hinüberführen muss, wenn ihre Ergebnisse im Unsinne der sekundären Beweglichkeit auftreten und von dieser gehandhabt werden können, das hat diese prächtige Frau als eine der ersten in unserem trostlos verödeten Philosophasterbetriebe begriffen, wofür sie im Sinne eines neu erstehenden, unverwirrten und lebendigen Denkens geehrt und gepriesen sei.